Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchia! Ja, wir hatten schon in einer früheren Sendung über die Pfingsterlandtage in den Niederlanden berichtet. Jetzt haben wir hier jemand, der tatsächlich auf den letzten Pfingsterlandtage war. Und es wäre schön, wenn du kurz erzählen könntest, was denn die Pfingsterlandtage sind und wie es so war. Ja, also die Pfingsterlandtage sind ein anarchistisches Camp in den Niederlanden, was schon seit so Mitte der 30er Jahre stattfindet. Auf dem Gelände der, das heißt Todfreiheitsbesinnung, falls ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Das heißt, zur Freiheitsbesinnung. Ich weiß nicht, wie es früher aussah. Ich war bisher erst einmal da, aber es gibt dort wohl immer ein sehr großes inhaltliches Programm. Es gibt auch kulturelle Veranstaltungen und eben sehr viele Anarchisten dort. Wie viele Leute waren denn ungefähr da? Kannst du das so ein bisschen einschätzen? Ich glaube, es ist jedes Jahr so um die 300 Anarchisten. Also es ist schon wirklich eine Menge. Es war ziemlich erstaunlich, da anzukommen. Der Weg direkt zum Camp war voll mit schwarzen und schwarz-roten und schwarz-weißen Flaggen. Es war sehr interessant. Ich hatte sowas vorher noch nie erlebt. Was waren das für Leute, die da waren? So Alter? Also das war völlig durcheinander. Also es gab auch ein klasse Programm für Kinder. Das fand ich auch sehr toll. Es gab ein Puppentheater für die Kinder zum Beispiel. Und es gab auch so einen Workshop, wo die so Tieramulette gemacht haben. Und ansonsten also sowohl alte, junge Menschen, wirklich alles im Start. Und auch aus verschiedenen Ländern? Ja, also aus Deutschland waren einige Leute da. Und es waren auch Leute aus den USA da, soweit ich das mitbekommen habe. Und ich glaube auch Großbritannien. Es ist wahrscheinlich jedes Jahr unterschiedlich. Es ist halt wirklich ein sehr großes Camp und ziemlich bekannt auch. Und wie war das mit der Sprache? Ich meine, waren die Veranstaltungen dann alle auf Englisch oder war das auch mal problematisch? Die Veranstaltungen waren nicht alle auf Englisch. Es war so, dass man eigentlich, wenn man gefragt hat, dann hat man entweder eine Live-Übersetzung bekommen oder, was noch häufiger der Fall war, das Ganze wurde dann wirklich komplett auf Englisch gehalten. Das war kein Problem. Es gab auch viele Anarchisten aus Holland da, die recht gut Deutsch konnten. Aber es ist schon ganz gut, wenn man einigermaßen gut Englisch sprechen kann. Gab es einen inhaltlichen Fokus bei den Veranstaltungen? Also einen inhaltlichen Fokus in der Hinsicht nicht, aber so wie ich das verstanden habe, hat das Camp eine sehr lange antimilitaristische Tradition, deswegen auch die schwarz-weißen Fahnen am Eingang, die ich vorher auch gar nicht kannte. Wusste ich gar nicht, dass das schwarz-weiße Fahnen sind, Antimilitarismus. Es gab einige Sachen, die mit Antimilitarismus zu tun hatten. Es gab aber auch antirassistische Vorträge über den Zwarte Piet. Das ist so der schwarze Peter in Holland. Das ist eine sehr krass rassistische Figur mit einer sehr langen Geschichte. Das war auch sehr interessant. Und ansonsten gab es auch so Diskussionen zu Awareness. Da konnte ich allerdings leider nicht hin. Ja, also wirklich sehr breit gefächert. Es gab sogar eine kleine Einleitung in den Anarchismus. Okay, ich habe gehört, dass das ganze Camp auch unter so einem Alkoholverbotsmotto steht, aus Tradition heraus. Kannst du dazu ein bisschen was sagen? Ja, das stimmt. Es gibt nicht sehr viele Regeln auf dem Camp, aber eine Regel ist, dass man keinen Alkohol und generell keine Drogen konsumieren sollte. Im Haupthaus gibt es verschiedene Sachen, die auch nochmal darauf hinweisen. Da ist zum Beispiel ein Zitat von einem holländischen Anarchisten, ich weiß jetzt leider nicht den Namen. Da steht auf, also übersetzt auf Deutsch dann halt, trinkende Arbeiter denken nicht, denkende Arbeiter trinken nicht. Das fand ich sehr schön, dass das so war, weil ich persönlich auch Drogen sehr kritisch gegenüberstehe. Und also man hatte nie das Gefühl, dass da irgendwelche Leute Kontrolle über sich verlieren, weil sie zu viele Drogen konsumieren. Also es war so, dass so jeden Abend so nach 22 Uhr sind recht viele Leute in den Wald gegangen. So, das waren maximal 100, 200 Meter vom Camp entfernt. Dort gab es dann ein schickes Lagerfeuer und da wurde dann ein bisschen Drogen konsumiert. Aber auch wirklich, wirklich in Maßen, also ein paar Bier vielleicht oder minimal andere Sachen. Also ich hatte nie das Gefühl, dass da jemand irgendwie wegen Drogen andere Leute belästigt oder so. Und auf dem Camp war, haben die Leute sich auch wirklich dran gehalten. Auch es wurde auch wirklich nicht viel geraucht oder so. Gab es ein Awareness-Konzept, was angewendet wurde während des Camps? Oder irgendwelche Schutzstrukturen oder? Ich glaube nicht. Kann aber auch sein, dass ich das aufgrund von Sprachbarrieren nicht ganz so mitbekommen habe. Es gab auf jeden Fall eine Veranstaltung zu dem Thema, aber ich weiß nicht, ob es eine Awareness-Struktur auf dem Camp gab. Und ansonsten, wie war das mit Kosten, Verpflegung, wie hat das funktioniert? Ja, also die Verpflegung wurde bereitgestellt von der Kochgruppe Rampenplan, das heißt auf Deutsch so viel wie Katastrophenplan. Der Eintritt zum Camp hat 12,50 Euro für das gesamte Wochenende gekostet und die Abendessen jeweils 4,50 Euro. Finde ich ein völlig okayer Preis dafür, dass halt diese Gruppe für hunderte von Menschen kochen musste. Und auch der Preis des Wochenendes ist vollkommen okay. Also es ist natürlich ein riesen Organisationsaufwand. Und es hat alles super funktioniert. Auf dem ganzen Camp waren auch Lichterketten, also man konnte sich da nicht verirren oder über irgendwelche Leute stolpern oder sowas. Das war wirklich sehr gut organisiert und die Preise waren völlig fair, fand ich. Und die Anreise aus Deutschland? Also ich bin mit ein paar Kollegen mit dem Auto gekommen, das war aus dem Ruhrgebiet. Das ging sehr schnell, also es ist nah an der Grenze, in einem Bereich, wo wahrscheinlich gar keine Menschen leben, sondern nur Campingplätze sind. Wirklich ganz viele Campingplätze. Die Autobahn war frei. Super easy, dorthin zu kommen. Cool. Und dein Fazit für das nächste Mal? Das nächste Mal? Ich hoffe, ich werde auf jeden Fall wieder dabei sein können. Es war eine klasse Erfahrung. Und ich kann wirklich jedem nur empfehlen, da mal vorbeizugucken. Und ich hoffe, dass es sowas vielleicht auch mal bald in Deutschland geben wird. Und gibt es da eine Webseite oder so, wo Leute sich informieren können? Ja, es gibt eine Website, die heißt pinksterlanddagen.org. Da gibt es auch einen Bereich auf Englisch, wo nochmal vieles erklärt wird und wird eine Karte gezeigt. Es gibt FAQ, also häufig gestellte Fragen, werden dort beantwortet. Einen deutschen Bereich gibt es nicht. Aber wie gesagt, wenn man dorthin will, sollte man eben schon etwas gut Englisch sprechen können. Okay, vielen Dank. Bitteschön.